4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Ich bin gerade so ein bisschen stutzig am Überlegen, schaue mich ein bisschen um und stelle fest, Jürgen Domian ist ja mitsamt seinem Team gar nicht da. Dann starten wir hier mal in diese kleine Sendung. Plan B mit Klaus 4, die heute den Titel hat Rund um Wilco. He had a black eye. He was proud of, like some of his friends, made him feel somewhere outside of everything and everywhere he'd been. Like his brothers, he emptied himself and played it safe. Like their father, he wanted to remember, but he almost always forgot what he was gonna say. Black eye. Black eye. When he realized that this one was here to stay, he took down all the mirrors in the hallway and thought only of his younger face. Black eye. Yeah. Ich habe bei den Planungen zur Sendung durchaus im Auge und im Kopf gehabt, dass im weiteren Verlauf des Tages ja der Heiligabend vor der Tür steht. Und war mir nicht so ganz sicher, machst du dies, machst du das, nimmst du Bezug, nimmst du keinen Bezug. Die Lösung am Ende schien mir rund um Wilco. 3 oder 4 Songs dieser amerikanischen Band würden vermutlich schon reichen, um darum herum ein Netzwerk aus anderen Bands und deren Songs zu knüpfen, so üppig, dass man Ostern hier noch sitzen könnte, um alles Herangezogene zu bedenken und nicht zuletzt natürlich auch zu hören. Aber wie hat zum Beispiel Uli Hoeneß bei einer Gelegenheit schon mal gesagt, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase. Wir müssen uns also innerhalb dieser Stunde auf die knapp 60 Minuten beschränken, was nicht leicht ist, denn innerhalb einer bereits Anfang des Monats erschienenen 4-CD-Box namens Alpha Mike Foxtrot begegnen uns nicht etwa 3 oder 4, sondern stolze 77 Songs dieser Band Wilco aus Chicago. Allesamt Raritäten, herausgefischt aus dem 20-jährigen Wirken der Band seit 1994. Der Kopf der Band, Jeff Tweedy, hat sie zusammengesucht und kommentiert sie auch. Das der Box beiliegende Buch bringt es auf immerhin 64 Seiten. Geizt nicht mit hübschen Fotos. Dazu gesellen sich Erinnerungen und Anekdoten von Zeitgenossen, Weggefährten, wie etwa dem Booker der Band, Frank Riley. You and I, we might be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad, make something that no one else has but you and I, you and I, me and you. What can we do when the words we use sometimes are misconstrued? Oh, I won't guess what's coming next. Can ever tell you the deepest well I've ever fallen into. Strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we could take it. All the good with the bad, make something that no one else has but you and I. You and I, you and I, you and I, you and I, you and I. my window sad and lonely. Oftentimes do I think of thee, sad and lonely, and I wonder, do you ever think of me? Every day is sad and lonely, every night is sad and blue. Do you ever think of me, my darling, as you sail that ocean blue? In my window, sad and lonely, I stand and stare across the sea. And I sat and lonely wonder, do you ever think of me? Will you find another sweetheart in some far and distant land? Sad and lonely, now I wonder if our boat will ever land. Ships may fly the stormy oceans, planes may fly the stormy skies. I'm sad and lonely, but remember, I will love you till I die. An meinem Fenster. Traurig und allein. At my window, sad and lonely. Der Text stammt von der amerikanischen Folk-Legende Woody Guthrie. Die Musik hat Jeff Tweedy geschrieben. Der Song, so wie ich ihn gespielt habe, ebenso wie der zuvor, ein Zusammenspiel live zwischen Wilco und der Sängerin Feist. Beide Songs auf der bereits angesprochenen, ich werde die natürlich auch noch weiterhin erwähnen, auf der angesprochenen 4-CD-Box. Ich hab's mir aufgeschrieben. Wo steht es denn? Hier. Alpha Mike Foxtrot. So. Etwas ungewöhnlicher Titel, deshalb musste ich nochmal genauer hinschauen. Ich hatte den Booker der Band, Frank Riley, ins Spiel gebracht, der im Booklet, im umfangreichen Booklet, im Buch auch zu Wort kommt. Rund um Wilco, Frank Riley erinnert sich. Ich war wegen einer Show der Violent Femmes in Chicago. Vermutlich war es irgendwann im Dezember. Kalt, dunkel, es schneite auch. Die Show der Band war recht früh beendet, daher ging ich noch auf ein Bier ins Lounge X. Der Club gehörte einer Freundin, Sue Miller. Als ich ankam, war kaum was los. Auf der Bühne stand die Band Veruca Salt. Als ich Sue traf, sagte die mir, Jeff käme gleich auch noch vorbei. Er sei auf dem Weg von Memphis, wo er gerade Demos mit seiner neuen Band Wilco aufgenommen hätte, zurück nach Chicago. Dann kam er auch, Jeff. Und ohne Umschweife zog er mich in irgendeine Nische und spielte mir ungefähr 10 Songs vor, die er gerade aufgenommen hatte und die am Ende auf AM landen sollten, dem Debütalbum von Wilco. Ich vermute einfach mal, dass ich so durch Glück und puren Zufall der Erste war, der diese Songs zu hören bekam. Nachfolgesongs gewissermaßen der Vorläuferband, die einige sicherlich auch noch kennen werden und die ich hier an dieser Stelle auch noch einmal ins Spiel bringen möchte. Jetzt Uncle Tupelo. Take my Valley Blues. Times ain't now nothing like they used to be. But times ain't now nothing like they used to be. I'll tell you the truth, won't you take my word from me? I've seen better days, but I ain't putting up with these. I've seen better days, but I ain't putting up with these. I had a lot better time with the women down in New Orleans. I was born in the country, so she thinks I'm easy to lose. I was born in the country, so she thinks I'm easy to lose. She wants to hitch me to a wagon and drive me like a mule. I bought her a gold ring and I paid the rent. Oh, I bought her a gold ring and I paid the rent. She wants me to wash her clothes, but I got good common sense. If you don't want me, then why don't you just tell me so? If you don't want me, then why don't you just tell me so? It ain't like a man got no place to go. Give me sugar for sugar, but all you want is salt for salt. I give you sugar for sugar, but all you want is salt for salt. If you can't get along with me, well, then it's your own fault. You want me to love you, but then you just treat me mean. You want me to love you, but then you just treat me mean. You're my daily thought, and you're my nightly dream. Sometimes I think that you're just too sweet to die. Sometimes I think that you're just too sweet to die. Other times I think you ought to be buried alive. Auch das ist ja einer der insgesamt 77 Tracks, die ich eben schon zumindest von der Anzahl her genannt habe. Eine Kollaboration zwischen Wilco und Roger McGinn, seines Zeichens Urmitglied der amerikanischen Band The Byrds. Rund um Wilco, die aktuell sechsköpfige Band aus Chicago ist, sie kann so vieles sein. Eine Alternative Country Band, klar, eine lärmende Rockband, auch das kann sie sein, ebenso wie eine grazile Folk-Combo oder aber eine Formation, die insbesondere an der Seite von Jim O'Rourke elektronische Klänge heranzieht. Immer in Bewegung. Der Amerikaner Bill Bentley hat die Wege der Gruppe mehr als 10 Jahre lang als Presseagent für Warner Brothers aus nächster Nähe verfolgt. Er war sogar noch für die Belange der Vorläuferband Uncle Tupelo zuständig, die ihr letztes von insgesamt 4 Alben, daraus habe ich eben Musik gespielt, eben bei Warner 1994 veröffentlicht hatte. Im Begleitbuch zur Raritätenbox Alpha Mike Foxtrot kommt auch er zu Wort. Zitat, ich war als Presseagent für Uncle Tupelo zuständig. Als aus denen plötzlich 2 Bands wurden, sagte mein Verstand mir, ich solle besser der Gruppe Sun Volt um Jay Farrar, einen der beiden Uncle Tupelos Songschreiber, folgen. Tweedy war ja eher der ruhigere Vertreter der beiden, einer, der innerhalb der Band eher auf dem Rücksitz saß. Ein langjähriger Freund, der Texas-Musiker Doug Sam, genau den übrigens haben wir eben gemeinsam mit Uncle Tupelo gehört. Doug Sam riet mir, Ich solle mich an Sun Volt halten, an Jay Farrar. Duck hatte verdammt viel Erfahrung, in Klammern Texas Tornadoes, Sir Douglas Quintet. Er kannte sich aus, hatte ja außerdem gemeinsam mit Uncle Tupelo, das habe ich eben nun schon gesagt, im Studio gestanden. Aber ich wusste, hier irrte er sich. Mein Mann war Jeff Tweedy. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who would be here. I see my auch hier ließen sich wieder beliebig abbiegen. Wilco gerade gehört, gemeinsam live, natürlich mit den Fleet Foxes, I Shall Be Released. Bob Dylan hat den Track geschrieben, aufgenommen, haben ihn aber zunächst nach meiner Erinnerung The Band. Die wir hier mit einem anderen Track hören, Stage Fright. In the heart of a lonely kid, he's tough and soft. gotta start all over again. I've got fire water right on my breath, and the doctor warned me I might catch a death. He said you can make it in your disguise, just never show the fear that's in your eyes. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight, but when we get to the end, he wants to start. Alpha Mike Foxtrot rund um Wilco. 77 Songs, darunter Demo-Versionen, Live-Versionen, Soundtrack und Sampler-Beiträge oder auch sonstige Auftragsarbeiten, die aus irgendwelchen Gründen nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Diese Gründe können absolut beiläufiger, vermeintlich minimaler Natur sein. Dabei kann es sich zum Beispiel um den etwas zu laut abgemischten Schlag auf ein Becken handeln. Das reichte in der Vergangenheit oft schon, um zu sagen, das klirrt mir, das kriegen wir nicht richtig weg, dann tun wir den ganzen Song weg. Tweedys Kommentare zu einzelnen Songs verströmen einen lakonischen, trockenen Humor. Häufig ist er der felsenfesten Meinung, da spiele, wenn er dieses oder jenes Lied jetzt so höre, eine komplett andere Band. Manche Songs mag er überhaupt nicht mehr verstehen. Anderen bescheinigt er, sie hätten im Grunde dringend bereits vorher veröffentlicht werden müssen. Das Lied Studio Lone Stereo etwa aus den 90er Jahren. Aber, schreibt Tweedy, wir hatten eigentlich nie ausreichend viele Tracks mit solch einem Energielevel, die wir hätten hinzufügen können, um ein solches Lied am Ende nicht zu sehr als rätselhaften Ausreißer auf einer Platte erscheinen zu lassen. Übrigens, auch das will er nicht unerwähnt lassen, ist es verdammt schwer, den Klang zu Boden geworfener Flaschen richtig gut hinzubekommen. Das war beim jetzt folgenden Song die schwierigste Übung. Saturday. rund um Wilco. Zu diesem gerade gehörten Song schreibt Jeff Tweedy, das war zunächst ein Demosong gewesen, den ich für den Soul-Sänger Solomon Burke geschrieben hatte, der damals wohl gerade mit Joe Henry zusammen arbeitete. Allerdings habe ich den Song zu spät abgeliefert. Die Aufnahmesessions waren wohl bereits beendet. Der Song kam also nicht mehr auf die Platte von Solomon Burke. Vielleicht mochten sie ihn ja auch gar nicht und gaben nur vor, meine Abgabe sei zu spät erfolgt. Womöglich war es mehr Otis Redding als Solomon Burke-Style. Ich weiß es nicht. Für uns jedenfalls war es immer ein Spaß, den Song live zu spielen. Bei diesem hier, dem folgenden Song, ist ein Soundtrack der Hintergrund. Me, Myself and Irene. Der Track stammt im Original von Steely Dan. Und es gibt wahrhaftig größere Fans von denen in der Band als mich. Nun gelten Steely Dan als Perfektionisten, gerade was die Arbeit im Studio betrifft. Für mich bestand der Reiz daher eigentlich darin, zu sehen, wie nah wir ihnen mit unserer Arbeit würden kommen können. Ein Versuch also in Sachen absoluter Präzision. Seit etwa 10 Jahren zählt auch der Gitarrist Nels Klein zum Line-up von Wilco. Klein begeht in wenigen Tagen am 4. Januar seinen 59. Geburtstag. Eine ganze Reihe seiner bisherigen musikalischen Stationen lassen sich durchaus der Spielart Free Jazz zuschreiben. Klein steht auch für sogenannten Fusion Jazz mit Brückenschlägen hin zu Pop- und Rockmustern, hat zudem unter anderem auch mit Thurston Moore gearbeitet, Sonic Youth, experimentiert und zeitweilig auch die Avantgarde-Country-Band Geraldine Fibbers um Carla Bosulik unterstützt. Ich entsinne mich, wie ich Wind davon bekam, dass Jeff Tweedy einen Gitarristen suchte, schreibt Klein im Begleitbuch zur 4-CD-Box Alpha Mike Foxtrot. Er rief Carla an und fragte, ob sie jemanden wisse, einen Gitarristen. Carla ahnte gleich, dass Jeff es wohl auf mich abgesehen hatte und mit diesem Anruf im Grunde nichts anderes bezweckte, als ihr Einverständnis einzuholen, da ich ja zu der Zeit hauptsächlich mit ihr arbeitete. Dennoch nannte sie Jeff zunächst einige andere Namen. Nun ja, sagte er daraufhin, im Grunde suchen wir schon jemanden, der die Lap-Steel-Gitarre spielen kann. Die Hawaii-Gitarre, wie sie hierzulande auch genannt wird. Jetzt mach mal halblang, Jeff, sagte Carla daraufhin, und schleich hier nicht um den heißen Brei herum. Du fragst mich im Grunde doch gerade, ob Nels Klein Gitarrist bei Wilco werden kann. Nun ja, gab Jeff Tweedy gedehnt zur Antwort, irgendwie schon, ja. Dann ruf ihn doch einfach an, sagte Carla. Und also geschah's. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you by the pool? Maybe Friday I can get some tickets for the dance. And I'll take you. Won't you tell your dad to get off my back? Said about painted black. Rock and roll is here to stay. Just come inside, well, it's okay. And I'll shake. Jemand hatte uns gebeten, einen Song von Big Star, ich setze mal den Namen Alex Chilton an dieser Stelle in die Klammer, einen Song von Big Star zu covern. Für eine Compilation, eine Tribute-Platte, Mitte der 90er. Zu der Zeit liefen diese Tribute-Sachen recht gut. Jay Bennett und ich, wir waren gerade in Los Angeles, nur wir beide. Was dem Song ganz gut bekommt, denn er ist ja auch im Original recht reduziert. Diese Version hier profitiert natürlich nicht zuletzt von der zusätzlichen Pedal-Steel-Gitarre, die Greg Leash spielt. Schreibt bzw. kommentiert Jeff Tweedy. Der an anderer Stelle, das war hier natürlich alles überhaupt nicht im vollen Umfang zu schaffen, auch Songs aus der Feder von Bob Dylan, von Graham Parsons, Daniel Johnston, Buffalo Springfield von Woody Guthrie aus dem Wilco-Archiv gezogen hat und dessen feiner Humor sich etwa auch im Kommentar zum nächsten Song recht gut erahnen lässt. More Like the Moon heißt das Lied. Tweedy: Die Welt hat einfach nicht genug Balladen mit gleich zwei extrem in die Länge gezogenen klassischen Gitarrensoli. Das zumindest ist meine Meinung. Und ich vermute einfach mal, der Grund, warum dieser Song es damals nicht auf eine Platte gemacht hat, ist schlicht und ergreifend, die Welt war noch nicht reif dafür. Gute Nacht und alles Gute für die festlichen Tage. Kommt gut rüber. Mein Name ist Klaus Vier. Ich bin raus. Ciao. thinking. And it lifts my heart. To see you as an angel. Is some ghostly work of art. Why don't you come to me now, where you are? An die Nachrichten hören Sie eine Unwetterwarnung. Berlin. Bundespräsident Gauck hat angesichts der Flüchtlingskrisen in der Welt zu Hilfsbereitschaft und einem entschlossenen Eintreten für eine offene Gesellschaft aufgerufen.